In einer Zeit, wo eine eigene feste Meinung immer weniger zählt, wo der Genderwahn tobt und eine feste Haltung als eher hinderlich gilt, gibt es jetzt eine Stimme, die gehört wird. Wissen Sie, wir reden viel über Sexismus. Das ist Sexismus. Eine Frau. Ich bin's wirklich leid, dass Frauen sich dafür entschuldigen müssen, dass sie einen großen Dienst für unsere Gesellschaft tun. Eine Meinung. Ich bin hier, weil ich bei Ihnen sicher bin, dass Sie keinen Stuhlkreis brauchen, um zu entscheiden, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Eine Sendung. King FM präsentiert Erfolgsautorin und Publizistin Birgit Kelle zum ersten Mal mit ihrer eigenen Radioshow im Rundfunk. Birgit Kelle, die Radioshow. Ab dem 8. Januar, immer freitags 22 Uhr bei King FM. Mit Wiederholungen jeweils Samstag um 12, sonntags um 16 Uhr und mittwochs 22 Uhr. Eine Frau, eine Meinung, eine Sendung. Birgit Kelle, die Radioshow. Nur auf King FM. www.kingfm.net. Die Lage ist ernst, aber ist sie auch hoffnungslos? Während die Gesamtkriminalität in Deutschland sinkt, nehmen Brutalität, politischer Extremismus und besonders die Internetkriminalität zu. Sind Justiz und Polizei noch in der Lage, die Kontrolle über Recht und Ordnung zu behalten? Reichen personelle und finanzielle Ausstattung für die Fahnder aus? Und brauchen wir vielleicht schärfere Gesetze in Deutschland? Die innere Sicherheit, unser Thema heute Abend in der Schwarzen Stunde auf King FM. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Klaus Kelle. Bei uns geht es heute um die innere Sicherheit und die Frage, können wir uns in Deutschland noch sicher fühlen? Und mein erster Gesprächspartner ist am Telefon und das ist ein Mann vom Fach, denn er ist Ehrenvorsitzender im Bund Deutscher Kriminalbeamter und er heißt Wilfried Albishausen. Guten Abend, Herr Albishausen. Guten Abend, Herr Kelle. Ja, wie ist die Lage in Deutschland? Kann man sich noch sicher fühlen? Naja, ich sag grundsätzlich kann man sich schon noch sicher fühlen. Auf der anderen Seite wirft die Kriminalstatistik, aber auch die entsprechenden Lageberichte, die dann noch nebenher erstellt werden, organisierte Kriminalität, Gewaltkriminalität, Wirtschaftskriminalität, was es da alles so gibt, natürlich Fragen auf, ob wir nicht auf einem Weg sind, wo wir uns wirklich zunehmend unsicher fühlen müssen und nicht nur fühlen müssen, sondern wo wir zunehmend auch unsicher leben. Wir haben ja nach den offiziellen Statistiken etwa insgesamt eine Aufklärungsquote um die 50%. Und werden Sie als Praktiker wahrscheinlich sagen, ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich sag mal, als Bürger sage ich, wenn jeder Zweite davonkommt, ist auch nicht in meinem Sinne. Ist die Polizei noch Herr der Lage? Ich glaube, in bestimmten Bereichen ja, weil wir eben Schwerpunkte setzen müssen. Die Innenminister der Länder, auch hier in Nordrhein-Westfalen, zeigen uns ja immer wieder auf, wo wir uns jetzt gerade mal wieder intensiv drum kümmern müssen. Ich nenne das so ein bisschen Delikts-Hopping, nicht Shopping, sondern Delikts-Hopping. Mhm. Das heißt, wir stürmen heute in Richtung Rocker, morgen in Richtung Salafisten, übermorgen Wohnungseinbrüche. Dann gibt's wieder Gewalt bei Fußballspielen, bei denen übrigens auch die Kriminalpolizei entsprechend beteiligt ist. Und die Aufklärungsquote letztlich, jede zweite Straftat wird geklärt. Die Minister verkünden das immer als einen Erfolg. Hört sich auch auf den ersten Blick vielleicht mal gut an. Gut, jeder zweite kommt davon. Aber wenn man weiß, dass in diesen knapp 50% eine Vielzahl von Delikten sind, bei denen sozusagen der Täter gleich mitgeliefert wird, das heißt also Schwarzfahren, Ladendiebstähle, das sind alles Delikte, die wir im Grunde genommen nicht erfassen, wenn wir nicht auch einen Täter haben. Und wenn wir die nicht hätten, wenn man die rausrechnen würde aus der Kriminalstatistik, dann lägen wir vielleicht bei einer Aufklärungsquote von 20-25%. Und dann würde es sicherlich auch einen Aufschrei in der Bürgerschaft geben und dann würden auch Politiker unter Druck geraten, entsprechende Maßnahmen personell, materiell zu ergreifen, die Polizei auch viel, viel besser aufzustellen, als das derzeit der Fall ist. Viel besser aufzustellen, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Lassen wir uns erst beim Materiellen bleiben oder vielleicht auch beim Personal. Es wird ja immer von den Berufsverbänden gefordert, wir brauchen mehr Polizei. Aber heißt denn mehr Polizei tatsächlich, dass man da heutzutage mehr Sicherheit schaffen kann? Also auf den ersten Blick vielleicht nicht. Viel muss nicht immer gut sein. Das ist sicherlich ein Argument, was aus der Politik kommt, wo man dann auch sagt, okay, mit dem muss man sich zunächst mal auseinandersetzen. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 10 Jahren Personalabbau in vielen Bundesländern gehabt, bei der Polizei insbesondere, aber auch bei der Kriminalpolizei. Und was wir derzeit oder auch seit vielen Jahren falsch machen, ist, wir bilden junge Polizisten nicht zielgerichtet auf die nach ihrer Ausbildung auf sie zukommenden Aufgaben aus, sondern wir bilden fast in allen Bundesländern bis auf Hessen beim BKA und einigen wenigen anderen, Berlin, bilden wir die generalistisch aus. Das heißt, wir geben eine Grundausbildung und setzen dann darauf, dass die sich im Laufe der Dienstzeit bei der Schutzpolizei weiterentwickeln und dann irgendwann mal durch Fortbildung zum Kriminalisten werden. Und da liegen die entscheidenden Fehler, denn die Kriminalität spezialisiert sich, hat sich spezialisiert, aber spezialisiert sich täglich weiter. Die sind wie Wirtschaftsunternehmen, diese Clans, die Banden, mit denen wir zu tun haben, die im Grunde genommen Marktbeobachtung machen und genau da reinstoßen, wo die Schwächen des Rechtsstaates in Deutschland liegen. Wie ist denn die Stimmung bei den Polizeibeamten? Sie haben ja viel mit Kollegen da zu tun. Gibt es da sowas wie Resignation? In vielen Fällen ja. Die Kollegen arbeiten häufig oder fast immer sehr engagiert. Egal wo das ist, ob das im Bereich der Stadioneinsätze ist, ob das im Bereich der Wohnungseinbrüche erfolgt, im Bereich der organisierten Kriminalität. Nur wir müssen feststellen, dass unsere Akten, die wir daraus erstellen, die übrigens oder der Arbeitsaufwand, der zur Erstellung dieser Akten, also Beweisführung und all diese Dinge, weit, weit zugenommen hat, dass diese Akten bei der Justiz sozusagen vielfach versickern und aufgrund auch der Personallage bei der Staatsanwaltschaft oder bei den Staatsanwaltschaften in Bund und Land und auch bei den Gerichten letztlich irgendwann immer doch noch zu einer Einstellung führen oder zu einem, ich nenne das mal, zu einem seichten Urteil, zu einem Deal, wir haben das ja häufiger auch in den letzten Monaten wieder in den Medien erlebt, zu Deals, wo man sagt, okay, wir erledigen das Verfahren, dann haben wir es weg und können uns weiteren Dingen nutzen. Und so kann man, glaube ich, innere Sicherheit nicht dauerhaft gewährleisten. Denn die Täter merken sehr schnell, ich komme relativ einfach und billig davon, dann auf zum nächsten Mal. Das heißt also, wenn ich das richtig deute, was Sie sagen, müssten auch zumindest teilweise Gesetze verschärft werden. Beispielsweise, dass man eben auch Minderjährige dran bekommt und nicht den 14-Jährigen von den Klaukids am Hauptbahnhof, der wird eingesammelt, werden die Personalien aufgenommen und dann ist er wieder da. Naja, wir haben ja das Jugendstrafrecht, das beginnt ja im Grunde genommen mit 14. Ich bin eigentlich ein Gegner der, ich sag jetzt mal, der Strafmündigkeit unter 14. Da müssen eigentlich die Sozialämter, sondern die Jugendämter, da müssen Jugendschutzmaßnahmen greifen. Da muss auch in der Bevölkerung sich etwas tun, bei der Erziehung von Kindern. Wir hören immer von bildungsfernen Elternhäusern, was aber nicht immer mit bildungsfern zu tun hat. Manchmal ist es auch eine soziale Verwahrlosung oder eine Bildungsverwahrlosung. Ich glaube, schärfere Gesetze sind nicht immer erforderlich. Aber man muss die Gesetze, die wir haben, die müssen auch ausgeschöpft werden. Nehmen wir das Beispiel bei der Kinderpornografie. Da haben wir ja nach dem Fall Edati, der ja ziemliches Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt hat, diese Einstellung gegen Geldbuße und so, dann wurde das alles nochmal verändert. Dann wurden die Inhalte des Gesetzes sozusagen, was ist denn überhaupt Kinder- und Jugendpornografie, verändert. Aber wenn Kinderpornografie, der Besitz von Kinderpornografie, schwächer bestraft wird als ein Ladendiebstahl, dann meine ich, muss sich unsere Gesellschaft und auch unsere Politiker, auch unsere Justiz, langsam mal fragen, auf welchem Weg sind wir eigentlich? Was vergleichen wir da eigentlich miteinander? Wir haben hier auf der einen Seite leidende Opfer, ihr Leben lang leidende Opfer, und auf der anderen Seite haben wir irgendeinen Diebstahl in einem Laden, der, weiß Gott, keine großen Schäden in dem Sinne hervorruft, jedenfalls nicht bei den Opfern. Und da kann man etwas tun. Ich plädiere dafür, Strafrahmen beispielsweise im Bereich der Kinderpornografie, auch im Bereich des Wohnungseinbruchs von bis. Das bringt die Justiz dazu, Freiheitsstrafen zu verhängen. Das können kurzfristige sein. Bewährung kann ausgesprochen werden, aber Bewährungsauflagen. Und neulich ist mir nochmal eingefallen, ich sprach mit einem Kollegen, warum geben wir keine Bewährungsauflage oder die Justiz, bei Erwachsenen Sozialarbeit zu leisten? Mhm. Was meinen Sie, wenn einer dieser Leute, gerade im Bereich der Kinderpornografie, wenn der Sozialarbeit leisten muss, oftmals sind es ja Querschnitt der Gesellschaft, Beamte, Lehrer, Geistliche, ganz normale Bürgerinnen, Bürger, in aller Regel sind es ja Männer, wenn die Sozialarbeit leisten müssen. Das geht, aber nur dann, wenn ich eine zeitige Freiheitsstrafe habe mit einer Bewährung. Und ich glaube, da muss man entsprechend ansetzen, um auch der Bevölkerung und auch der Gesellschaft zu zeigen, dieser Staat duldet diesen Schmutz von Kinderpornografie mit dem endlichen Leiden oder immerwährenden Leiden von Kindern nicht. Ein großes Thema in der Politik, was auch in diesen Bereich reinspielt und was ich zum Abschluss gerne noch ansprechen würde, ist das Hickhack um die Vorratsdatenspeicherung, die ja in Deutschland nicht geregelt ist. Jeder Polizeibeamte, mit dem ich bisher gesprochen habe, sagt, wir brauchen das. Können Sie uns erklären, wozu man das braucht? Wir brauchen das, weil Straftaten heute, ob das der Wohnungseinbruch ist, ob das Gewalttaten sind, Hooligans, da könnte ich die Palette bis, da könnte ich ein Buch über eine Palette schreiben, unter Nutzung eines Tatmittels, ich sage jetzt mal Internet im weitesten Sinne, also Handy, Smartphone, PC, Facebook und was wir alles haben, Social Media, dort werden Straftaten verabredet. Wenn ich eine Straftat angezeigt bekomme, die vor 4 Wochen begangen wurde, die aber wesentlich abgesprochen und sogar begangen wurde, Internetkriminalität, unter Nutzung des Tatmittels Internet, dann brauche ich diese Daten, weil es im Grunde genommen nur Spuren im Netz gibt. Und diese Spuren sind flüchtig, das heißt, wenn sie nicht gespeichert werden, vorrätig gehalten werden, eine bestimmte Zeit, natürlich mit richterlichem Beschluss und dann dem Zugriff der Polizei im konkreten Ermittlungsverfahren zur Verfügung gestellt werden, sind die Spuren weg. Das wäre genauso, wenn ich jede Woche den Wald fegen würde und würde dort alle Kippen beseitigen, weil eventuell dort mal ein Mord passieren kann. Auf die Idee käme kein Mensch zu sagen, ja, da sichert die Polizei Spuren von Unbeteiligten. Da können ihre Spuren sein, da können meine Spuren sein. Aber letztlich brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung, weil immer mehr Täter oder fast alle heute mit einer Vielzahl an Handys, an Telefonanschlüssen, an Internetanschlüssen ihre Straftaten planen, absprechen und letztlich auch begehen oder auch begleiten. Und ohne dieses Mittel haben wir keine Chance, Täterstrukturen, das gilt übrigens auch für den Bereich des Terrorismus, Täterstrukturen, Verbindungen in der Vorbereitung der Tat und damit im Grunde genommen Verhinderung weiterer Straftaten möglich zu machen. Also diese Debatte, da wird sehr viel Angst dem Bürger irgendwo vermittelt vor dem Hintergrund staatliche Datensammelwut. Das ist vollkommener Quatsch. Die Daten liegen bei den Netzbetreibern. Liegt eine Straftat vor, die im Rückwärtsgang sozusagen ermittelt werden muss, richterlicher Beschluss, dann zu den Netzbetreibern und dann konkret die Spur gesucht. Das reicht aus. Dazu brauchen wir aber die Daten. Wenn die vernichtet werden, sind sie weg und die Straftaten können nicht aufgeklärt werden. Das waren klare Worte von Wilfried Albishausen, dem Ehrenvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, danke. Tschüss. Tschüss. Bei uns steht der ganze Abend weiter im Zeichen des Themas innere Sicherheit und der Frage, können wir uns heute noch sicher fühlen? Und ich freue mich jetzt auf meinen nächsten Gesprächspartner am Telefon und das ist Ulf Montanus. Guten Abend, Herr Montanus. Ja, einen schönen guten Abend, Herr Keller. Ja, wie ist das? Haben Sie in Ihrem Leben irgendwann mal Kontakt zur Kriminalität gehabt? Das kann man leider so sagen, ja. Allerdings war ich eher der helfende Part bei der Kriminalität. Sprich mit anderen Worten, ich habe die Kriminalität versucht zu verhindern. Ja, erzählen Sie mal, was passiert? Also ich war auf einer Einladung zu einer Geschäftseinweihung, war von meinem Haus losgefahren und sah plötzlich, wie also 2 jüngere Menschen über die Straße liefen, gefolgt von einer jungen Dame. Und die schrie um Hilfe. Daraufhin habe ich gesagt, okay, halt mal an, frag mal nach, was los ist. Habe dann also auch das Fenster runtergelassen und nachgefragt, was denn wäre. Und sie teilte mir mit, dass sie gerade bestohlen worden wäre. Es war ihre Handtasche gestohlen worden, so dass ich gesagt habe, okay, die sind gerade erst weggelaufen, steigen sie ein, wir verfolgen die. Die Dame ist dann bei mir in den Wagen eingestiegen, natürlich erstmal etwas zitternd und ein bisschen nervös und auch noch ein bisschen weinend. Klar. Und wir haben dann versucht, die Täter zu fangen, indem wir also hinter ihnen hergefahren sind. Hatten sie zuerst nicht gesehen, sahen sie aber in einer Seitenstraße dann, wo sie einfach ganz natürlich davon spazierten. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass sie jemand verfolgt. Ja. Ich bin dann mit dem Wagen in die Einbahnstraße verkehrt rum reingefahren, hat mir dieses etwas verkehrswidriges Verhalten erlaubt. Und da sahen sie mich dann also mit dem Wagen ankommen und versteckten sich hinter einem Auto. Was natürlich also sehr naiv war. Ich parkte meinen Wagen direkt neben dieses andere Fahrzeug und stieg aus und die Dame eben halt ebenfalls. Und wir versuchten eben halt diese Täter zu schnappen, wobei beides, waren 2 Täter, in verschiedenen Richtungen davon liefen. Ich lief hinter einem hinterher und sah, dass dort ein Passant entgegenkam und rief ihm entgegen, also er soll doch bitte den Weg versperren, dass ich den Herrn dort eben halt schnappen könnte. Was dies dann auch tat, und tatsächlich konnte ich diesen jungen Mann schnappen. Wie ich feststellte, war es also ein 15-jähriger Junge. ich hatte ihn dann am Kragen gepackt und merkte, dass er also von meiner Statur, da ich 1,89 Meter groß bin, doch etwas erschreckt war. Und dementsprechend also auch keinen großen Widerstand mehr leistete. Das ist ja fast filmreif, aber ich sag mal, das ist ja auch... Das kann man so sagen, ja. Aber es ist ja auch gar nicht selbstverständlich, wenn jemand was sieht, dass er dann so handelt wie Sie. Es sind ja viele Leute, die gucken dann weg oder wollen bloß nicht reingezogen werden. Also mein erster Gedanke war eben, Sie zu fragen, ob Sie für das falsche Reinfahren in die Einbahnstraße vielleicht noch ein Bußgeld zahlen müssen. Gott sei Dank musste ich das nicht, nein. Es war auch eine spontane Reaktion. Ich sah also eine hilflose Frau, die also weinte und um Hilfe rief. Und ich finde, da sollte man dann eben halt nicht weggucken, da sollte man sofort handeln. Und die spontane Reaktion war tatsächlich also, was kann man machen? Die Täter sind gerade fußläufig unterwegs. Ich habe ein Auto, vielleicht kann ich sie in irgendeiner Form noch schnappen. Und haben Sie dann die Handtasche auch sichern können? Also die Handtasche war erst einmal nicht mehr da. Ich habe also den jungen Mann dann eben festhalten können, der also natürlich sagte, er hätte mit den ganzen Sachen gar nichts zu tun. Das wäre natürlich der andere gewesen. Klar. Und nach langem Hin- und Hergerede und dem Hinweis, wenn er seinen Freund anrufen würde, würden wir wahrscheinlich auch nicht die Polizei rufen, wenn die Handtasche wieder zurückkäme, hat er dann also auch seinen Freund angerufen, der natürlich nicht erreichbar war, dann die Mutter seines Freundes. Und in der Zwischenzeit sagte er, ja, also die Handtasche, die hätten sie weggeschmissen auf dem Weg eben halt, wo sie jetzt gelaufen wären. Und Portemonnaie hätten sie auch nicht. Und dann fanden wir allerdings unter dem Auto, wo sie sich versteckt hatten, das Portemonnaie, was allerdings dann leer war. Klar. Ja gut, dann der Freund kam nicht. Ich hatte diesen jungen Mann am Schlawittchen, hat mir von ihm auch den Personalausweis geben lassen. Nachdem er nicht kam, sagte ich, muss ich dann doch die Polizei rufen, dann müssen wir dann eben halt doch eine Anzeige erstatten. Ja. Und dem jungen Mann natürlich nicht so gefiel, aber er hatte... Okay, haben Sie aber gemacht dann und wissen Sie, wie das dann ausgegangen ist? Sind die irgendwie... So ausgegangen eben halt, ich habe gewartet, bis die Polizei kam. Der andere junge Mann ist dann also auch zur Fahndung ausgeschrieben worden und ist dann aber auch wohl selbstständig noch zu dem Ort gekommen. Und man konnte sich eben halt auch seiner habhaft werden. Die Dame hat die Handtasche zurückbekommen, gefunden, auch mit allen Papieren, weil sie hatte auch in dem Portemonnaie Papiere drin, alles Mögliche. Also wir haben sozusagen die Täter schnappen können. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob man das, was Sie gemacht haben und was ich toll finde, jetzt empfehlen kann, weil die Polizei sagt ja immer, lieber Polizei rufen, nicht selber machen, weil gefährlich. Haben Sie nicht irgendwie so kurz mal Angst gehabt? Also ich kann das auch nur so sagen, es war eine spontane Reaktion, wären das jetzt ebenfalls zwei erwachsene Männer gewesen, so in der Statur eines Klitschkos, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht so verhalten, sondern hätte vielleicht auf Distanz versucht, irgendwas zu machen oder die Polizei zu rufen, was halt in diesem Fall auch vernünftig war. Ja. Natürlich kann auch von Kindern, in Anführungsstrichen Jugendlichen, eine Gefahr ausgehen. Es war tatsächlich vielleicht ein bisschen leichtsinnig, diesen jungen Mann da aufzuhalten, aber bestärkt durch die Angst dieses jungen Mannes, als er mich dann sah und ich ihn dann festhalte, war die Sache Gott sei Dank gut gegangen. Aber man muss natürlich immer abwägen, was man macht, ob man da in dem Zusammenhang schon eingreifen kann und nicht doch lieber die Polizei ruft. Da sollte man sehr vernünftig reagieren normalerweise. Wie war das dann, nachdem das alles vorbei war, nachdem alles geregelt war, hat es da noch irgendwelche Rückmeldungen gegeben von der Polizei oder vielleicht von der Stadtverwaltung? Das war eben gerade das Tolle. Die Polizei hat mich vorgeschlagen für das Ehrenzeichen Düsseldorfer Courage. Das ist also hier in Düsseldorf entstanden. Das heißt, die silberne Ehrenhalle Düsseldorfer Courage. Wenn man nicht wegschaut, sondern wenn man hilft und wenn man eingreift, wenn eine Straftat beginnt. Abschließende Frage, vielleicht losgelöst jetzt von Ihrem persönlichen Einsatz und Ihrem Erlebnis. Ja. Fühlen Sie sich in Deutschland sicher oder sagen Sie, mir ist auch manchmal mulmig, wenn ich in dunkle Ecken gehe? Also offen gesprochen gibt es sicherlich dunkle Ecken in Deutschland, in die man nicht gerne hineingehen würde. So hundertprozentig sicher sollte man sich auch nicht fühlen. Man sollte immer eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Aber ich glaube, so in allen Ecken Deutschlands würde ich mich nicht unbedingt hundertprozentig sicher fühlen. Nein. Ja, das war Ulf Montanus mit einer wilden Geschichte, die gut ausgegangen ist, mit beherztem Eingreifen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns das erzählt haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön ebenso. Tschüss. Tschüss. Und wir reden weiter über die Kriminalität in Deutschland, über die innere Sicherheit und wir wollen der Frage nachgehen, ob man sich in diesem Land noch sicher fühlen kann. Und mein nächster Gesprächspartner ist jetzt in der Leitung und das ist Thomas Kaumanns. Guten Abend, Herr Kaumanns. Guten Abend. Ja, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Angst davor, Opfer einer Straftat zu werden? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ganz so sicher fühle ich mich nicht mehr. Mein Eindruck ist, die Polizei zeigt weniger Präsenz. naja, also der Einzige, dem ich das zutraue, ist halt der Betreffende, der es dann schlussendlich auch gewesen ist. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie kommst du denn da drauf? Und dann hat er gesagt, naja, der ist sowieso schon so ein bisschen komisch. Daraufhin habe ich dann die Polizei angerufen und habe gefragt, also ich habe hier einen Einbruch, die sind gekommen, haben sich das angeschaut und haben dann gesagt, wenn sie wenn sie die Uhr wieder haben wollen, überlassen Sie das Ganze uns und machen nicht etwas selber, agieren nicht selber, haben mir dringend davon abgeraten, mit dem Beschuldigten, damals noch vermutlich Beschuldigten, zu sprechen und geschweige denn mit den Eltern. Und dann habe ich mich auch daran gehalten, was natürlich einen riesen Ärger nach sich zog mit den Eltern, weil die, als dann die Polizei bei denen eine Hausdurchsuchung gemacht haben, dazu geführt hat, dass die Eltern also aus allen Wolken gefallen sind, haben mich natürlich beschuldigt, haben gesagt, wie kannst du unseren Sohn beschuldigen und vermuten, dass er das getan hat. Das Ganze zog sich dann über anderthalb Jahre Ermittlungsarbeit hin. Schlussendlich kam dann tatsächlich raus, dass sie es gewesen sind. Und das ist natürlich ein Punkt, der für mich sehr bedrückend gewesen ist, weil das natürlich das Verhältnis zwischen den Eltern und mir sehr gestört hat. Und was noch viel, viel schlimmer war, war ganz am Anfang bei den Ermittlungstätigkeiten der Polizei, die dann mich am Anfang sofort gefragt haben, sagen Sie mal, Herr Redunz, könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihr Sohn darin verwickelt ist? Und dann war ich erstmal perplex und habe gesagt, nein, natürlich nicht. Ja. Und dann fragte mich der Kriminalbeamte, ja, sind Sie ganz sicher? Und das ist eine der schlimmsten Geschichten, die mir da passiert ist in diesem ganzen Zusammenhang, weil ich gedacht habe, ja, ich denke drüber nach und wie sicher bin ich denn wirklich, dass mein Sohn da nichts mehr zu tun hat? Mhm. Und alleine, dass durch diesen Umstand, dieses Einbruchs, ich verunsichert werde in dem Vertrauen meinen Kindern gegenüber. Das ist ein Umstand, der mich nachhaltig heute noch beeinträchtigt hat. Ja. Und was sicherlich für die Hörer noch interessant ist, diese Begleitumstände, die dann passierten, waren nämlich, dass die Polizei gekommen ist und hat festgestellt, es sind keine Einbruchsspuren festzustellen. Und das ist jetzt eine Take-Home-Message für alle, die da betroffen sind, die nämlich sehr unangenehm ist, weil ich bin natürlich gut versichert und habe meine Versicherung angerufen und die haben dann gesagt, solange keine Einbruchsspuren festzustellen sind. Ist es auch kein Einbruch? Ist das, nein, Moment, ist es eine sogenannte einfache Wegnahme und die ist von keiner Versicherung abgesichert. Das heißt also, wenn irgendjemand sich Zutritt in das Haus verschafft und das so gut macht, dass man nichts sehen kann, ist man gegen nichts versichert. Also auch ein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und ich sag mal, die Geschichte geht ja noch weiter. Es kommt ja jetzt noch der Teil mit der Justiz. Wir spielen eben eine Musik und dann plaudern wir weiter. Es geht um innere Sicherheit und am Telefon ist immer noch Kai Radünz, der bestohlen worden ist von Freunden oder von Kindern, von Freunden der Familie, die dann ausfindig gemacht wurden, Herr Radünz. Wie ging das dann weiter? Kamen die vor Gericht und vor allen Dingen haben Sie dieses Erbstück wiederbekommen? Ja, das ist natürlich ein weiterer dramatischer Anteil dieses ganzen Vorganges. Bei den Ermittlungstätigkeiten der Polizei kam dann schlussendlich raus, dass einer von den beiden, und zwar nur so zwei Freunde, das wohl gewesen sein muss. Während der Ermittlungen haben die sich dann gegenseitig beschuldigt, haben gesagt, ja, das ist alles so gewesen, wie ihr vermutet, aber ich war es nicht, andere ist es gewesen. Schlussendlich kam es dann auch zum Gerichtsprozess und mein Anwalt sagte mir dann, ja Kai, pass mal auf, das wird so ausgehen, also wenn die vor Gericht so verbleiben, ja, der Vorgang ist so gewesen, wie es gewesen ist, aber der andere war es, wird, so wie das halt in Deutschland üblich ist, also wenn man nicht zweifelsfrei den Schuldigen feststellen kann, werden beide freigesprochen. Und das war etwas, was mich natürlich also ziemlich bedrückt hat, weil ich gesagt habe, wir wissen, wie es passiert ist. Die Uhr ist weg, also um auf die Frage zu beantworten. Mhm. Also die Uhr ist von den beiden verhökert worden bei einem Pfandleiher, aber ist nicht wieder aufzufinden gewesen. Mhm. Und das Interessante, und da spielte eine Portion Glück mit einer Rolle, war dann, dass zum Gerichtstermin, wo wir eben erwarteten, dass es eingestellt wird, das Verfahren, mein Sohn als Zeuge befragt worden ist und ich hatte eine Viertelstunde später den Befragungstermin, mein Sohn mich schon anrief und sagte, pass mal auf, Papi, du brauchst nicht mehr kommen, die beiden haben vor Gericht gestanden. Die Frage ist natürlich, warum haben die das plötzlich? Ja, warum? Das war ganz witzig, weil man mir dann erzählte, dass der Anwalt des einen Beschuldigten den Beschuldigten so in die Mangel genommen hat, hat gesagt, pass mal auf, du musst jetzt vor Gericht eine nicht eidliche Aussage machen, aber die werden dich so in die Mangel nehmen, wenn du umkippst, dann kriegst du richtig die Hammelbeine langgezogen. Und daraufhin hat er anscheinend wohl eingelenkt und hat zugegeben, dass es gewesen ist. Und der Anwalt dieses Delinquenten hat den anderen Anwalt dann angesprochen, hat gesagt, pass mal auf, mein Mandant wird jetzt gleich zugeben, dass es gewesen ist und wir empfehlen Ihnen, dass Sie es auch machen. Mhm. Und so haben die sich kurz entschlossen, noch im Gerichtssaal beredet und haben dann gesagt, okay, alles klar, wir geben zu. Das ist aber auch selten sowas, oder? Absolut. Glück. Super. Ja, ja, wirklich. Das Ende vom Lied war leider, dass ich jetzt zwar Recht bekommen habe, und das ist es gut an der Geschichte, weil ich mich natürlich ganz blöde gefühlt habe. Ich wusste genau, wie alles abgelaufen ist, hatte aber die Befürchtung, dass letztendlich das ausgeht wie das Hornberger Schießen und nichts passierte. Mhm. Schlussendlich bin ich entschädigt worden nach den sogenannten Opferwiedergutmachungen, mussten mir den materiellen Schaden ersetzen. Was nicht ersetzt werden konnte, ist natürlich der immaterielle Schaden, der mir entstanden ist durch das Erbstück, was jetzt weg ist. Aber das war das Ende der Geschichte. Wie ist das, wenn ich noch fragen darf, wie ist das heute, das Verhältnis der Familien? Naja, das war so, dass natürlich in diesen anderthalb Jahren, wie ich schon gesagt habe, das sehr angespannt gewesen ist. Die Eltern der einen Familie, die haben sich dann bei mir gemeldet und haben sich entschuldigt und haben gesagt, also es tut uns fürchterlich leid, dass das so passiert ist. Hm. Was für die Eltern natürlich auch ganz schlimm war, weil die verständlicherweise natürlich auf Seiten des Sohnes gewesen sind. Ja, klar. Dann natürlich auch enttäuscht von ihrem Sohn gewesen sind, weil sie anderthalb Jahre belogen worden sind, jetzt bei mir einen Kotau machen mussten und mussten zugeben, ja, du hast recht gehabt. Die andere Familie hat sich bis heute bei mir nicht gemeldet und ich musste vor Gericht die Frage des Richters beantworten. Die beiden Jungs wollen sich mal mir entschuldigen, ob ich die Entschuldigung annehme, was ich natürlich getan habe. Ich habe selber Kinder, die im Adultenalter sind und habe gesagt, ja, ich werde das tun, ich werde die Entschuldigung annehmen und hoffe, dass das für die beiden eine Lehre gewesen ist, also dass sie auf dem falschen Weg gewesen sind und möglicherweise durch diese Geschichte wieder zurückkommen auf den richtigen Weg. Ja. Was mich letztendlich erschüttert hat, ist eben der Verfall des Wertesystems, weil, wie sagt man immer so schön, stehlen geht gar nicht, stehlen bei Frauen ist die Mutter von geht gar nicht. Das hat mich eben erschüttert, weil ich gedacht habe, in der heutigen Gesellschaft müsste es doch so sein, dass also solche Werteprinzipien weitergegeben werden von Eltern an die Kinder. Hm. Und bei diesen beiden, wo ich gedacht habe, die sind in meinem Dunstkreis aufgewachsen, müsste das doch auf jeden Fall so sein. Nein, das ist nicht so. Hat das Ihren Blick auf Menschen insgesamt verändert, dass Sie, wenn Sie Leute kennenlernen oder so, dass Sie immer so im Hinterkopf haben, na, ist bei denen alles in Ordnung? Würde ich eher nicht sagen. Also ich würde einfach sagen, es ist... Sowas passiert, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Ich bin bedrückt, dass sowas passiert, aber habe meinen Blick auf die Allgemeinheit nicht verändert. Also das ist vielleicht. Ich bin schon eher vertrauensselig, ja, und denke, ja. Ich habe halt Pech gehabt und es kann passieren. Ich habe schon überlegt, was kann man tun, um sich abzusichern. Habe drüber nachgedacht, natürlich Alarmanlagen, was auch immer einzubauen. Aber das habe ich dann nicht getan, weil ich dachte, man kann sich sowieso nicht bis zum Ultimo schützen und absichern. Ja. Und hoffe, dass es nicht wieder passiert. Ja, das hoffe ich und wünsche ich Ihnen auch. Und es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man trotzdem weiter gegenüber den Menschen offen ist. Denn bei all dem, was wir heute Abend diskutieren in der Sendung und was wir an Geschichten gehört haben, wollen wir nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Leute hier ganz in Ordnung sind. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns das erzählt haben. Und ich glaube, dass es für viele wirklich auch einen lehrreichen Effekt gehabt hat. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Kelle. Tschüss. Das war die Schwarze Stunde auf King FM. Heute Abend mit dem Thema Sicherheit und der Frage, was tun gegen die Kriminalität? Ich bedanke mich für Ihre Meinungen und natürlich danke ich allen, die wieder zugehört haben. Kommende Woche hören wir uns wieder.